ARD. Das folgende Hörspiel enthält Darstellungen von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Widmung. Pour vous. Für euch. Parfois je rêve de la prison. Ce ne sont pas des scènes précises, mais plutôt des bruits, notamment ces bruits de clés, de serrures, si particuliers, que je n'ai jamais entendus ailleurs. Je rêve de sons, d'odeurs aussi, d'appels criés et qui résonnent dans le quartier. Dans ces rêves-là, je ne sais pas si je suis un détenu ou autre chose. Gefängnis. Logis, in dem diejenigen eingeschlossen werden, die man gefangen setzen will. Aus dem Wörterbuch von Emile Littré. Manchmal träume ich vom Gefängnis. Das sind keine genau bestimmten Szenen, sondern eher Geräusche. Insbesondere jene Geräusche von Schlüsseln und Schlössern, die so eigentümlich sind, dass ich sie nie anderswo gehört habe. Ich träume von Klängen, auch von Gerüchen, von gebrüllten Aufrufen, die in dem Trakt widerhallen. In diesen Träumen weiß ich nicht, ob ich ein Häftling bin oder was anderes. Das Geräusch der Schlüssel. Le bruit des trousseaux. Von Philippe Claudel. Gefängnis. Das Gebäude, welches dazu bestimmt ist, dass darin auf obrigkeitliche Anordnung und unter obrigkeitlicher Aufsicht Personen detainiert werden können, um dieselben an dem Gebrauche ihrer persönlichen Freiheit zu hindern. Piras Universallexikon, 1857. Claudel, professeur. La petite phrase qui faisait rêver tous les détenus que j'avais en cours parce qu'elle ouvrait toutes les portes, phrase que j'ai prononcée des milliers de fois devant les interphones. Der kurze Spruch, der alle Häftlinge, die ich im Unterricht hatte, träumen ließ, weil er alle Türen öffnete. Ein Spruch, den ich tausendmal vor den Sprechanlagen gesagt habe. Claudel, Lehrer. Die Familien warten in der Eingangsschleuse auf die Besuchszeiten. Wäschebündel, traurige Mienen von Müttern, Ehefrauen, die regelmäßig kommen, laut reden, mit den Wärtern scherzen. Neulinge, die sich verstecken, verstört, verschämt, mit roten Augen. Kinder, die sich zanken, denen die Nase läuft. Die Säuglinge, die alten arabischen Mütter, die nach Kreuzkümmel und Henna riechen und denen die jungen, bildhübschen Mädchen die ausgehängten Vorschriften und Zeitpläne übersetzen. Sobald er mich sah, sagte mir Nicolas D., dass er mich eines Tages draußen wiederfinden und mir meine schöne kleine Kehle durchschneiden würde. In den folgenden 2 Jahren haben wir uns aneinander gewöhnt. Er hatte 3 Frauen unter Umständen getötet, welche die Regionalpresse als besonders grausam bezeichnet hatte. Er bat mich unablässig darum, ihm zu einer Außenarbeit zu verhelfen. Ich würde zu ihnen nach Hause kommen, mich um alles kümmern, ich kann alles machen. Dieses Alles belustigte oder ängstigte mich, je nach Zeitpunkt. C'était une après-midi vers 15 heures. Je descendais un escalier du quartier central avec quelques détenus. Nous croisâmes un autre groupe qui revenait de la promenade. Tout alla très vite. Un homme sortit un stylo bic, s'en servit comme d'une arme et creva un œil qui se mit à couler comme du jaune d'œuf. Es war an einem Nachmittag gegen 15 Uhr. Ich ging mit einigen Häftlingen die Treppe des Haupthauses hinab. Wir begegneten einer anderen Gruppe, die vom Hofgang zurückkehrte. Alles ging sehr schnell. Ein Mann zückte einen Bic-Kugelschreiber, benutzte ihn als Waffe und stach ein Auge aus, das wie Eigelb auszulaufen begann. Alfred G., Ex-Legionär, Graukopf in den 50ern. Er fegte die Gänge und Räume des Schulzentrums. Wir unterhielten uns immer ein paar Minuten über Fußball und Wetter. Ich habe ihn über 3 Jahre gekannt. Jede Woche erzählte er mir, man würde ihn am nächsten Tag entlassen. Mark W. warf einen Tisch nach mir. Später rechtfertigte er sich: Nicht auf Sie hatte ich einen Rochus, aber es musste einfach scheppern, weil mir dieser Stinker von Oberbulle die Besuchszeit gestrichen hat. Entschuldigung, Lehrer, ich bin ein Hitzkopf. Ein anderes Mal war Fernando A. plötzlich im Flur explodiert, zertrümmerte eine Tür, schlug blindlings auf die Wand, drosch auf die Wärter ein, schnappte meinen Arm, wie um ihn mir auszureißen, bevor er bewusstlos geschlagen wurde. Der junge Student, der seine Mutter mit Hammerschlägen getötet hatte, bevor er dann versuchte, ihr Gehirn mit einem Dessertlöffel zu essen, und der nur 2 Wochen inhaftiert war, heulte und kotzte ohne Unterlass in seiner Zelle. Er wurde in eine Psychiatrieklinik verlegt. Ich bin wasserdicht, Lehrer! Ein Minderjähriger mit Spitznamen Gore-Tex wegen wasserdicht erzählte mir, dass er bald im Rahmen einer Resozialisierung durch ein begleitetes Freizeitprogramm nach Burkina Faso käme und dort jeden Tag ans Meer gehen würde. Ein Leben als Pascha-Lehrer! Seine Enttäuschung, als ich ihm auf der Weltkarte dieses afrikanische Land zeigte, das ohne Meer und ohne Strand ist. Geografie der Träume. Das Gefängnis zeigt oft die Schicksale am Punkt ihres Zerbrechens, an ihrem wesentlichen Scheideweg. Das Warten. Die Stunden und Tage des Wartens. Der Brief, auf den der Häftling wartet. Das Ende der Strafe, auf das der Häftling wartet. Das Paket, auf das ein Häftling wartet. Das Gefängnis hat einen Geruch, der sich aus dem geschmorten Schweiß, dem Atem, von Hunderten von Männern zusammensetzt, die dicht auf dicht lebend sich nur 1 oder 2 Mal in der Woche duschen dürfen. Die Besuchszeit, auf die ein Häftling wartet. Der Anwalt, auf den ein Häftling wartet. Die Vorladung, auf die ein Häftling wartet. Ebenfalls üble Küchengerüche, bei denen Knoblauch, gebratener Speck und Kohl vorherrschen. Kalte Küche, die auf Aluminiumwagen bis zu den Zellen geschoben wird, und zwar von Häftlingen, denen man den Spitznamen Blechnäpfe gibt. Der Prozesstermin, auf den ein Häftling wartet. Die Nacht, auf die ein Häftling wartet. Der Schritt des Wärters, auf den ein Häftling wartet. Der B-Trakt, worin sich die Häftlinge befanden, die in ein Sittlichkeitsdelikt, Vergewaltigung oder Pädophilie verwickelt waren. Vom B-Sein, das bedeutete schlimmer als ein Hund sein, auf Befehl kriechen, sich die Fresse polieren lassen, den Hass der anderen Häftlinge, die Verachtung der meisten Wärter abbekommen. Das hieß, weniger als ein Mensch sein. Das Warten auf den Brief, auf den Anwalt, auf die Vorladung, auf den Prozess. La hiérarchie des crimes définie par les détenus plus mourant encore dans ce cas que ceux qui les avaient condamnés, juges ou jurés. Le viol est aussi abject que le meurtre d'enfants qui sont pires que le meurtre d'un vieillard et pire que le meurtre gratuit qui est pire que le meurtre motivé qui n'est lui-même pas plus pire que le cambriolage, l'attaque à la main armée, le parricide ou le matricide, le vol de voiture. Der Prozesstermin. Die Nacht, der Schritt des Wärters. Die Hierarchie der Verbrechen, die durch die Häftlinge definiert wird. Sie sind in diesem Fall noch moralischer als diejenigen, die sie verurteilt haben, Richter oder Geschworene. Vergewaltigung ist ebenso verwerflich wie Kindesmord. Beide sind schlimmer als die Ermordung eines Greises und schlimmer als Mord ohne Motiv, der schlimmer ist als Mord mit Motiv, der seinerseits nicht schlimmer ist als Einbruch, bewaffneter Überfall, Vatermord oder Muttermord, Autodiebstahl. Mein Herr, Sie sind soeben inhaftiert worden. Ich erinnere mich, einige Unterrichtsstunden in einem Raum des Frauentrakts gegeben zu haben, der auch zu gynäkologischen Untersuchungen diente. Während ich von Paul Éluard sprach, hatte ich 10 Zentimeter vor mir einen mit Bügeln versehenen Tisch. Dort schwebte ein Geruch von Toilettenartikeln, Milch, Creme. Die verchromte Mülltonne gemahnte an die Welt der Behandlungszimmer. Unter dem Vorbau hindurchgehen, auf dem zu lesen ist, Maison d'Arrêt. Eine Trikolore verschleißt und verblasst dort. Un jour, dans la cour de promenade qui leur était réservée, sept mineurs frappèrent un autre mineur, plus faible et plus jeune. Das erste Tor durchschreiten, über dem ein Videoauge einen beobachtet. Ils se mirent en cercle autour de lui et donnèrent des coups de pied, de poing pendant de longues minutes. Seine Identität angeben. Pour rire, sans haine, me dirent-ils ensuite. C'était un nouveau, ajouta un autre. Seine Papiere aushändigen. La victime eut les deux bras cassés, ainsi le nez et la rate éclatée. Seine Tasche öffnen. Alle Metallgegenstände in einen Behälter geben. Unter dem magnetischen Bogen des Detektors hindurchgehen. Wenn es piept, alles nochmal von vorne. Danach suchen, was die Ursache des Alarms war. Auf dem Freistundenhof für Minderjährige schlugen eines Tages sieben von ihnen einen anderen Minderjährigen, der schwächer und jünger war. Sie stellten sich im Kreis um ihn auf und versetzten ihm über lange Minuten Fußtritte und Faustschläge. Zum Spaß, ohne Hass, sagten sie mir anschließend. Das war ein Neuer, fügte ein anderer hinzu. Dem Opfer waren beide Arme gebrochen, gleichfalls die Nase, und die Milz war geplatzt. Ich erinnere mich, dass ich manchmal in Fausthandschuhen Unterricht hielt. Er fand im letzten Raum statt, ganz am Ende des Haupthauses. Den Heizungsrohren gelang es nicht, Wärme dorthin zu schaffen. Wir hatten einen gewöhnlichen Januar, nicht eisiger als die Januare anderer Jahre. Dann wurde der Unterrichtsraum in eine Zelle umgewandelt. Das Heizungssystem selbst wurde jedoch nicht verändert. Die Geschäftsstelle glich der Hauptkasse eines großen Ladens. Viel Kommen und Gehen, Aufregung, klingelnde Telefone, Register, die geöffnet und geräuschvoll wieder zugeschlagen werden. Ein Schalter mit Leuten dahinter, mit Leuten davor. Dem Neuankömmling wurde eine kleine Druckschrift überreicht, die mit den Worten beginnt: »Mein Herr, Sie sind soeben inhaftiert worden.« Oft hielt der neue Häftling in der einen Hand dieses Papier und in der anderen einen Koffer, einen Beutel oder nichts. Das Gesicht war oft schmutzig, bärtig, zerknautscht durch die Stunden im Polizeigewahrsam. Die Augen suchten irgendwo einen Halt. Wie montags eben. Chaque lundi, j'arrivais vers 8 heures dans les cellules du centre scolaire et je demandais au gardien chargé d'amener les détenus comme il allait. Il me répondait chaque fois, un peu bougon, mal réveillé, comme un lundi. Jeden Montag kam ich gegen 8 Uhr in die Zellen des Schulzentrums und fragte den Wärter, der die Gefangenen zum Unterricht zu bringen hatte, wie es ginge. Er antwortete mir jedes Mal ein wenig mürrisch, unausgeschlafen, wie montags eben. Gefängnis. Logis, in dem diejenigen eingeschlossen werden, die man gefangen setzen will. Die Schweißgerüche, Fußgerüche, das völlige Fehlen von Hygiene bei manchen Minderjährigen, die Tag für Tag dieselben Kleider tragen. Aus ihnen stieg eine Schärfe, die mehr als Gestank ist. Manchmal konnte ich mich ihnen einfach nicht nähern. La crête au-delà de la puanteur qui s'en dégageait. Mon impossibilité parfois à les approcher. Die zutiefst menschliche Höflichkeit einiger Wärter, welche die Häftlinge nie duzten, sie nie beleidigten, sie ohne Spott oder Getue Herr nannten. Ihnen Kondome geben, das ist die Einladung zum Arschfick. Le bruit des trousseaux de clés, des clés longues et polies par les usages incessants. Les pantalons bleus marines des gardiens déformés aux poches à cause de ces trousseaux qui me faisaient toujours songer à des sésames de comte. Mais de quel comte? Das Geräusch der Schlüsselbunde, der langen und durch unaufhörlichen Gebrauch polierten Schlüssel. Die marineblauen Hosen der Wärter, an den Taschen wegen der Schlüsselbunde ausgebeult, die mich immer an die Zauberformeln von Märchen denken ließen. Aber von welchen Märchen? sich vor Augen der anderen waschen, vor den Augen der anderen koten, vor den Augen der anderen leben, weniger als 10 Quadratmeter teilen. Manchmal in einer 14er Zelle sein, die ein einziges Waschbecken hat und bloß kaltes Wasser. Die Träume der anderen hören, ihre Albdrücke, ihre Fürze, ihr Weinen, ihre Hasstiraden. Den anderen ertragen. Se faire violer par l'autre quand on était très faible et qu'il y avait un fort qui avait des désirs. Sich vom anderen vergewaltigen lassen, wenn man sehr schwach war und wenn es einen Starken gab, der Bock hatte. Faire le larbin quand on n'avait pas d'argent, qu'on ne pouvait pas cantiner. Den Lakaien spielen, wenn man kein Geld hatte, wenn man sich nicht eindecken, am System der Beschaffung teilnehmen konnte. Faire la gonzesse parfois, mais cela ne se disait jamais, l'administration n'en parlait pas non plus. Manchmal die Mieze spielen, aber darüber wurde nie gesprochen, die Verwaltung verlor kein Wort darüber. Sie hatte lange gezögert, Präservative auszugeben, sie tat es im Übrigen auch nicht immer. Ich erinnere mich an einen Lehrer, der sich darüber empört hatte. Ihnen Kondome geben, das ist die Einladung zum Arschfick. Besser war es wohl, dass sich einige ohne Kondome arschficken und so in die fröhliche AIDS-Gemeinschaft eintreten. Der Lehrer konnte fortfahren, ruhig zu schlafen. Je me souviens d'un instituteur qui était révolté contre cela. Leur donner des capotes et les inciter à s'enculer. Mieux valait que certains s'enculent sans capote et entrent ainsi dans la joyeuse communauté du sida. L'instituteur pouvait continuer à dormir tranquille. Wilfried G. erzählte mir von einem neuen, Jacques T., der gerade vor 14 Tagen inhaftiert worden war. Ich kannte ihn ein wenig, da ich einige Jahre zuvor mit ihm zum Schwimmen gegangen war. Er wollte die Zelle nicht verlassen. Er war deprimiert, aß wenig. Wilfried G. und ich waren beide gleichermaßen beunruhigt. Plötzlich näherte sich uns Bruno W. und sagte, »Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, braucht man ihn nicht mehr zuzudecken.« Kriege ich bei einer Frau überhaupt noch einen hoch? Jacques H. war ein sehr ruhiger Häftling ohne Geschichte, bis zu dem Tag, da der Richter ihm die Erlaubnis verweigerte, ohne Aufsicht zur Beerdigung seiner Mutter zu gehen. Er hätte allerdings in der Obhut zweier Gendarmen dorthin gehen können. Er protestierte, beleidigte den Richter und die Wärter, die gekommen waren, um ihn zu beruhigen. Er wurde eine Woche lang in Einzelhaft gesteckt. Dort konnte er sich in aller Ruhe ausmalen, wie das Begräbnis seiner Mutter gewesen war. Das Gefängnis. Eine Fabrik, die nichts herstellt, außer abgefeilter, zerkleinerter, reduzierter Zeit, erstickter Leben und eingeschränkter Bewegung. Die Häftlinge stellen seltsame Arbeiter dar, ohne Maschinen, ohne Brotbeutel, die aber den Stundenplänen, den Wegen, den Vorschriften folgen. Die Wärter gebärden sich manchmal wie Vorarbeiter. Monsieur, ça se fait pas de coucher avec sa mère, hein? Ein Minderjähriger, der andauernd von den anderen verspottet wurde, weil er mit seiner Mutter geschlafen hatte. Ein anderer Minderjähriger, der mich dann, abseits der Gruppe, die soeben den Raum verließ, fragte, wie um einen recht schwachen Glauben zu festigen. Herr Lehrer, das tut man doch nicht mit seiner Mutter schlafen, oder? Warum machst du das, Wärter? Warum legst du mir Handschellen an und Fußfesseln? Hier entscheide ich. Ich mach, was ich will. Und wenn ich Lust habe, zieh ich dich bis auf die Haut aus, verstanden? Ja, verstanden. Ich hab ja nur ganz höflich gefragt, ohne Böses dabei zu denken. Les détenus m'appelaient Prof. Venant d'eux, cela ne m'a jamais irrité. Je détestais ce nom pourtant. Mais la prison incite à gommer les hommes et à ne voir en eux que des fonctions. Prof, surveillant, chef, détenu. Die Häftlinge nannten mich Prof, Lehrer. Wenn es von ihnen kam, ging mir das nie auf die Nerven. Dennoch verabscheute ich diesen Namen. Aber das Gefängnis verleitet dazu, die Menschen wegzuradieren, in ihnen nur noch die Funktionen zu sehen. Lehrer, Aufseher, Leiter, Häftling. Die Arbeit im Gefängnis. Umschläge kleben, Büroklammern bündeln, Kartonhüllen herstellen. Die Ausbeutung dieser gefügigen Arbeiter, der Gefangenen. Sie werden kümmerlich bezahlt zum großen Profit von Fremdfirmen, die sie beschäftigen. Das Guckloch an den Zellentüren, das es erlaubt zu sehen, ohne gesehen zu werden. Der Häftling hört das Geräusch der von einer Hand verschobenen Metallklappe und bemerkt ein beobachtendes Auge. Gut möglich, dass er nie weiß, wem dieses Auge gehört. Der befugte Blick, der den Begriff der Intimität auf die Seiten der Wörterbücher verweist. Das Auge, das sich immer dann gegen die Tür heftete, wenn Linda B. sich wusch oder ihre Bedürfnisse verrichtete. Das führte dazu, dass sie an Inkontinenz litt oder nachts ins Bett machte. Alles kam wieder in Ordnung, als die Aufseherin, die sie so beobachtete, versetzt wurde. On pouvait tout faire entrer en prison. Quand je présentais mon sac ouvert au gardien, il jetait un œil, déplaçait parfois quelques livres, c'était tout. J'aurais pu avoir au fond du sac un couteau, une arme à feu, de l'héroïne, un téléphone portable, une lettre, une fleur de lilas. Man konnte alles ins Gefängnis einschleusen. Wenn ich dem Wärter meine geöffnete Tasche zeigte, warf er einen Blick hinein, schob manchmal ein paar Bücher zur Seite, das war alles. Ich hätte auf dem Boden der Tasche ein Messer, eine Feuerwaffe, Heroin, ein Mobiltelefon, einen Brief, eine Fliederblüte haben können. Ich hätte können. J'aurais pu. Ich erinnere mich an Nadine W., die so aufmerksam und sanft gegenüber dem Neugeborenen einer Gefangenen war, während sie selbst dafür in Haft saß, dass sie ihr 8 Wochen altes Kind getötet hatte, indem sie ihm den Kopf an einer Wand zerschmetterte. Herr Lehrer, das tut man doch nicht mit seiner Mutter schlafen, oder? Die meisten Häftlinge erzählten mir, dass sie nach mehreren Jahren der Einkerkerung nachts keine Träume mehr hatten. Bestenfalls oder schlimmstenfalls träumten sie vom Gefängnis, aber nie mehr vom Leben draußen. Manche hatten kein Begehren mehr, keine Erektionen. Die Angst von Louis O., dessen Entlassung nach einigen Jahren der Haft bevorstand, »Est-ce que j'arriverai encore à bander devant une femme?« Krieg ich bei einer Frau überhaupt noch einen hoch? Das Gefängnis ist ein ehemaliges Kloster. Während des Krieges diente es dazu, die Juden der Stadt vor ihrer Deportation zu internieren. Eine Tafel auf einer Außenmauer erinnert an das Geschehen und erweist den Opfern die Ehre. Jetzt dient der Bau dazu, 300 bis 500 Personen einzuschließen. Ein Ort, der immer gedient hat. Wer sind Sie? Können Sie sich ausweisen? Wie heißen Sie? La messe du dimanche matin attirait un grand nombre de détenus, parmi lesquels très peu étaient croyants. C'était un spectacle qui permettait de fuir la promiscuité et l'enfermement pendant 1 heure. On y échangeait des informations, des nouvelles, un peu de nourriture ou des cigarettes. Jamais de coups. Die Messe am Sonntagmorgen lockte eine große Zahl von Häftlingen an, unter denen sich jedoch wenige Gläubige befanden. Sie war ein Schauspiel, das es erlaubte, 1 Stunde lang der Zusammenfärchung und der Einschließung zu entfliehen. Es wurden dort Informationen, Neuigkeiten, ein paar Nahrungsmittel oder Zigaretten ausgetauscht. Niemals Schläge. Im Gefängnis ist alles aufzutreiben, wenn man den Preis dafür zahlt. Cannabis, Alkohol, Führerschein. Es macht keineswegs gleich. Der Reiche bleibt reich. Der Arme ist sehr arm. Aber es bringt Wesen miteinander in Verbindung, die sich draußen nie gesehen, nie gesprochen hätten. Am Gefängnisausgang näherte sich mir eines Tages eine Frau, zweifelsohne eine Mutter, und sagte zu mir: »Das ist hart, nicht? Wie lang waren Sie da drin?« Meine Reisetasche, in der ich an jenem Tage viele Bücher und einen Diaprojektor transportierte, war wohl irreführend. Ich wagte nicht, ihr zu erwidern, dass ich erst 2 Stunden zuvor dort hineingegangen war. »Und vor allem keine Gefühlsanwandlungen. Sie sind weder eine Betschwester, noch ein Anwalt, noch ein Richter. Machen Sie einfach Ihren Job. Fertig, aus. Und dann, wenn man Sie hört, Sie sind alle unschuldig. Wirklich. Es gibt nur Unschuldige im Gefängnis. Das kennt man ja. Warum sind Sie eigentlich hierher gekommen? Na, jedenfalls lassen Sie sich nicht auf dem Kopf herumtanzen. Und wenn Sie was brauchen, suchen Sie mich auf. Sie werden sehen, alles geht gut. Man gewöhnt sich daran. Ich mache das schon 29 Jahre. Ich habe als einfacher Wärter angefangen und wie Sie sehen, bin ich jetzt Direktor.« Die beiden Häftlinge, die ein Wärter dabei überrascht hatte, wie sie sich im Computerraum gegenseitig masturbierten. Unverzüglich wurde eine Strafmaßnahme ergriffen. Sie durften keine Kurse mehr belegen, insbesondere keine Computerkurse. Gitterstäbe. Charles C. war seit der Zerschlagung eines Netzes von Pädophilen inhaftiert, die Kinder vergewaltigten und sie dabei filmten. Im Gefängnis kümmerte er sich ganz selbstverständlich um das interne Fernsehnetz. Stahlfedern. Ein Häftling fungierte als Friseur. Das war nicht sein eigentlicher Beruf, aber er fand Gefallen an dieser Tätigkeit. Er versuchte sich manchmal mit schwierigen Schnitten, aber meistens endete es in Radikalrasuren des Schädels, die den Männern ein martialisches Aussehen verliehen. Wie aus der Zeit gefallen. Schlösser. Die Tränen von Patrice N. in einem kleinen Raum, wo er mir nach dem Unterricht irgendetwas sagen wollte. Seine Scham und sein Schuldgefühl, vor einem Jahr ein junges Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Tränen rannen über sein grobes Gesicht, seine Schultern bewegten sich in einer nervösen Unruhe. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Türen. J'ai écrit des lettres d'amour en prison pour les détenus qui avaient peur de mal faire. Ils me disaient les choses et je les arrangeais. Je leur relisais la lettre. Ensuite, ils y ajoutaient souvent un dessin fait à l'ordinateur ou à la main. La plupart du temps, une rose, un soleil couchant ou bien encore des lèvres très pulpeuses et à demi ouvertes. Ich habe im Gefängnis Liebesbriefe für Häftlinge geschrieben, die fürchteten, dies zu vermasseln. Sie sagten mir, was sie sagen wollten, und ich bearbeitete das Ganze. Ich las ihnen den Brief wieder vor. Dann fügten sie oft eine Zeichnung bei, die sie mit dem Computer oder von Hand gemacht hatten, meist eine Rose, ein Sonnenuntergang oder auch sehr pralle und halb geöffnete Lippen. Schließklappen. Der Tod im Gefängnis hat nie ein Gesicht. Er wird immer mit ein paar Tagen Verspätung bekannt gegeben. Er tritt am häufigsten durch Erhängen ein. Und in der Nacht. Der Häftling, der durchs Fenster die Eisenbahngeleise betrachtete, die Straße, den Pont des Fusillés, die fernen, unter dem Regen geduckten Fußgänger, den peitschenden Regen auf den Bürgersteigen und der die Augen schloss, da er mich nicht kommen gehört hatte, und sehr tief, sehr lange die feuchte Luft einatmete, die Luft dieser Außenwelt, die durch die Gitterstäbe strich und in den Raum drang. Deine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen! Tous les gens admirables et humains que j'ai pu croiser pendant 11 années en prison, tandis que j'allais y parler de littérature 3 fois par semaine. Gardiens, détenus, visiteurs, travailleurs sociaux, instituteurs, magistrats, personnel administratif, personnel de santé, gradés. Oui, admirables et humains, il y en avait. Roger hat einen Hecht von 1,10 Meter gefangen. All die bewundernswerten und menschlichen Leute, denen ich binnen 11 Jahren im Gefängnis begegnen konnte, während ich dorthin ging, um 3-mal wöchentlich über Literatur zu sprechen. Wärter, Häftlinge, Besucher, Sozialarbeiter, Lehrer, Richter, Verwaltungspersonal, Leute aus dem Gesundheitsdienst, höhere Dienstgrade. Ja, es gab bewundernswerte und menschliche Leute. Dein Sohn sieht dir ähnlich. Tous les gens médiocres et pervers que j'ai pu croiser pendant 11 années en prison, tandis que j'allais y parler de littérature 3 fois par semaine. Gardiens, détenus, visiteurs, travailleurs sociaux, instituteurs, magistrats, personnel administratif, personnel de santé, gradés. Oui, médiocres et pervers, il y en avait. Ohne dich finde ich keinen Schlaf mehr. All die mittelmäßigen und boshaften Leute, denen ich binnen 11 Jahren im Gefängnis begegnen konnte, während ich dorthin ging, um 3-mal wöchentlich über Literatur zu sprechen. Wärter, Häftlinge, Besucher, Sozialarbeiter, Lehrer, Richter, Verwaltungspersonal, Leute aus dem Gesundheitsdienst, höhere Dienstgrade. Ja, es gab mittelmäßige und boshafte Leute. Der Jogginganzug ist die neue Uniform der Gefangenen. Der Reichtum der Häftlinge ist an den Neuheiten des Modells abzulesen, das sie tragen. Auch daran, dass sie mehrere von verschiedenen Herstellern besitzen. Et ce grand géant, dont je ne me rappelle plus le nom, je revois seulement sa haute taille, son visage rose et blond, et qui avait d'un seul coup de poing donné à la figure, tué un homme, dans une bagarre banale et guère plus violente qu'une autre. Il adorait les mouches. Il essayait de les apprivoiser. Und jener Hühne, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Ich sehe nur seine große Gestalt vor mir, sein rosiges Gesicht, sein blondes Haar. Er hatte mit einem einzigen Faustschlag ins Gesicht einen Menschen getötet, in einer gewöhnlichen Schlägerei, die nicht gewaltsamer war als andere auch. Er verehrte die Fliegen. Er versuchte, sie zu zähmen. Zelle, die kleinste Einheit des Lebendigen, der Raum der Einschließung. Eine recht korpulente Aufseherin wies mir eine sehr junge, von Heroin zermürbte Gefangene, die etwa 10 Meter vor uns ging. Wenn Sie die nackig sehen, käme Ihnen das Grausen. Ich bin 25 Jahre älter als die und doch, das können Sie mir glauben, bin ich besser zusammen. Stahlfedern. Olivier, ein Togolese, hatte mit Mühe das Abitur gemacht, was ihm Perspektiven eröffnete. Und als ich ihn fragte, was er von nun an machen will, antwortete er mir allen Ernstes, dass er zwischen Installateur von Satellitenschüsseln und Präsident der Republik Togo schwanke. Wir zerstritten uns, als ich ihm sagte, er könne meines Erachtens nicht in das Institut für politische Studien in Paris aufgenommen werden. Gitterstäbe. Jean-Pierre M. verkaufte unter der Hand Pastis. Seine Frau durchtränkte die Wäsche, die sie ihm brachte, in einer Wanne mit diesem Aperitif. Dann trocknete sie die Wäsche, der er, wenn er sie in der Zelle hatte, wieder Feuchtigkeit zuführte. Dann wrang er sie in ein Glas aus. Das Getränk schmeckte ein wenig nach Anis und Wolle. Dass es Alkohol enthielt, war mehr als unwahrscheinlich. Schlösser. Eine Braut in der Eingangsschleuse, ganz in Weiß, strahlend, und der Bräutigam Häftling, der zu diesem Anlass eine Besuchszeit von 1 Stunde hatte. Sich mit dem Taft, der Krinoline, den Röcken, der Gase herumschlagen, unter den Augen des diensthabenden Wärters. Eure Hochzeitsstunde. Türen. Gegen einen Personalausweis händigt der diensthabende Wärter in seiner Panzerglaszelle am Eingang eine kleine Plakette aus, die, je nachdem, ob man Anwalt, Besucher, Firma, Lehrer war, eine andere Farbe hat. Meine war grün. Man musste sie sich gut sichtbar an die Kleidung heften. Oft fiel sie runter. Manchmal ging sie verloren. Lehrer, was bin ich denn, ha? Nichts. Nichts, Lehrer. Zu was war ich denn in meinem ganzen Leben Nutze? Ich hab nur Schlimmes getan. Naja, nichts richtig Schlimmes. Aber immerhin. Meine Großmutter hatte mir gesagt, ich war zu der Zeit noch nicht groß, sie hatte mir gesagt, du wirst noch schlimm enden. Ich habe meine Großmutter sehr geliebt. Sie hatte viele Falten. Und eine Warze. Genau überm Kinn. Zwei Häftlinge brachten jeden Morgen die Mülltonnen des Gefängnisses nach draußen. Ein Wärter ließ die große, schwere Schiebetür aufrollen, die beiden Gefangenen im Blaumann schoben dann die Container auf den Bürgersteig. Sie schritten am Rand des Bürgersteigs wie auf einer Grenze. Sie schauten oft nur auf den Boden. Ihre Blicke wagten nicht, sich zu heben. Die Gefangenen waren ganz bei ihren Bewegungen, kehrten rasch ins Innere des Gefängnisses zurück. Gitterstäbe. Schlösser. Türen. Schließklappen. Stahlfedern. Gitterstäbe. Türen. Schließklappen. Schlösser. Stahlfedern. Schlösser. Schließklappen. Türen. Schließklappen. Stahlfedern. Gitterstäbe. Schließklappen. Gitterstäbe. Stahlfedern. Ces deux surveillants, accueillant un détenu qui revenait des assises et qui, sonné par le verdict qu'il avait condamné à 18 ans d'emprisonnement, avançait comme un automate. Il l'entourait et lui parlait avec une douceur dont peut-être l'équivalent est à chercher dans celle qu'on trouve chez une mère parlant à son fils qui pleure. Les deux gardiens murmuraient des mots simples de réconfort. Ils tutoyaient le détenu, et leur tutoiement était alors la plus grande preuve de leur bonté. Jene beiden Aufseher, die einen von der Gerichtsverhandlung zurückkehrenden Häftling empfingen, der sich fix und fertig durch den Urteilsspruch von 18 Jahren Gefängnis wie ein Automat bewegte. Sie standen ihm zur Seite und sprachen mit einer Sanftheit mit ihm, die vielleicht der Sanftheit einer Mutter gleichkommt, die mit ihrem weinenden Sohn spricht. Die beiden Wärter flüsterten einfache Worte, Worte des Trostes. Sie duzten den Häftling. Und ihr Duzen war in diesem Fall der größte Beweis ihrer Güte. Die Unterrichtsräume enthalten ein Dutzend Tische, die in sehr schulischer Weise aufgestellt sind, gegenüber dem Schreibtisch des Lehrers. Vor jeder Sitzung ein großes Umräumen, um den Ort weniger streng zu machen. Frank H. erzählte mir, dass er ein ehemaliger Soldat sei, Spezialist für Minenräumung und Sprengstoffe, und dass er beim Golfkrieg und beim Bosnienkonflikt wegen seiner Fähigkeiten in vorderster Front gestanden habe. Gar nicht gerechnet die anderen Einsätze, die vertraulicheren, fast überall in Europa. Er rechne damit, bald mangels Beweisen entlassen zu werden. Ein deutsches Sprengstoffunternehmen würde ihn nach seiner Entlassung einstellen. Er war ein großer Mann, dünn und bleich. Als er vor Gericht stand, erfuhren wir, dass er nie aus dem Familiendomizil herausgekommen war, einer kleinen Wohnung, die er mit seiner Mutter teilte. Eines Tages hatte er sie schließlich getötet. Je sais qu'en moi, profondément, je n'ai jamais pu me persuader de la réalité des crimes commis par les détenus que je rencontrais chaque semaine. Ich weiß, dass ich tief in meinem Innern nie von der Wirklichkeit der Verbrechen, den Taten der Häftlinge, die ich jede Woche traf, überzeugt war. Vielleicht musste auch ich mich mit dieser Wirklichkeit arrangieren, damit es mir möglich war, ins Gefängnis zu gehen, dort Stunden zu verbringen. Alles war so durch eine gleichsam kinohafte Distanz gedämpft. Ich verwarf den Schrecken auf der anderen Seite der Leinwand. Ich täuschte mich über die Wirklichkeit des Verbrechens hinweg, so wie man versucht ist, es mit dem Horn des Stiers zu tun. Eine alte Frau wegen 200 Eiern kalt machen, das ist doch bekloppt. Das ist wirklich mies. Und wegen 10 Riesen. Würdest du es da machen? Wegen 10 Riesen? Ja, selbstverständlich. Das ist doch völlig was anderes. Jene junge Frau, die seit Jahren kam, um den Häftlingen mit beispielhafter Kompetenz und Strenge Buchhaltung beizubringen, und der eines Tages bedeutet wurde, dass es ihr von nun an verboten sei, das Gefängnis zu betreten und dort ihre Kurse fortzusetzen. Es war das Gerücht umgegangen, sie lebe seit kurzem mit einem ihrer ehemaligen Schüler zusammen, dem sie in der Haftanstalt begegnet war. Und das stimmte. Einen ehemaligen Gefangenen zu lieben, war offenbar mit der Tatsache, im Gefängnis zu arbeiten, unvereinbar. Die Stunden und Tage des Wartens. Der Brief, auf den der Häftling wartet. Das Ende der Strafe, auf das der Häftling wartet. Ich hatte ihn auf Anhieb erkannt, trotz seines kahlen Schädels. Ich hatte ihn seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Martial M., der das ganze 5. Grundschuljahr mein Peiniger gewesen war, der mich regelmäßig schlug, der versuchte, mich pfeifen zu lassen, ein Spiel, das für ihn und andere darin bestand, die Hoden des Opfers in ihren Händen zu quetschen. Mein Entsetzen, sobald ich sah, wie er mich auf dem Schulhof suchte. Er erkannte mich nicht. Er ging ganz nah an mir vorbei, ich zitterte und schloss die Augen, plötzlich war ich wieder 10 Jahre alt. Ich erfuhr, dass er gerade wegen Mord inhaftiert worden war. Das Paket, auf das ein Häftling wartet. Die Besuchszeit, auf die ein Häftling wartet. Der Anwalt, auf den ein Häftling wartet. Die Vorladung, auf die ein Häftling wartet. Viele Häftlinge können nicht lesen. Es gibt Alphabetisierungskurse. Es gibt auch Verkehrsunterricht. In den Frauentrakt kommt einmal wöchentlich eine Friseuse, ebenso eine Kosmetikerin. Eine Wärterin weigerte sich 3 Wochen lang, einen Häftling zu rufen, der seit 2 Jahren an meinem Unterricht teilnahm. Nein, nein, ich hole ihn nicht, verstehst du? Ich spüre in diesem Augenblick, dass er gefährlich ist. Die Intuition. Im Gefängnis sind fast alle Lebensalter vertreten. Säuglinge mit ihren Müttern, Greise, reife Männer und Frauen, Heranwachsende. Die Schwere der Delikte hängt nicht vom Alter ab. Der Prozesstermin, die Nacht, der Schritt des Wärters. Ich erinnere mich an ein Kind von 14 Jahren, das in Haft war, weil es einen Klassenkameraden erwürgt hatte. Erinnere mich an die gleichaltrigen Jungen, deren Verurteilung wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung bevorstand. Erinnere mich an jenen alten Mann, einen Priester, der wegen Pädophilie angeklagt war. Das Gefängnis ist ein Widerschein der Welt. Der Stolz der Häftlinge, die eine Prüfung bestanden haben. Ich erinnere mich an die Freude von einem, der die nächste Besuchszeit erwartete, um seiner 7-jährigen Tochter mitzuteilen, dass er gerade Abitur gemacht hatte. Weiterleben. Ach, sagen Sie, was muss man denn tun, um Arbeit im Gefängnis zu bekommen? Also, das würde mich jetzt mal interessieren. Es war ja schon immer mein Traum, Mitglied einer Geschworenenjury zu sein. Im Übrigen schließt meine Tochter gerade ihr Jurastudium ab. Florent T., ein junger Untersuchungsrichter, dem ich auf einer Abendgesellschaft bei Freunden begegnete. Er wies mir mit seiner Champagnerflöte das Gefängnisgebäude, das in der Nacht jenseits der Dächer der Stadt zu erahnen war, und sagte mir mit dem glücklichen Lächeln dessen, der seine Sache gut gemacht hat, »Es gibt ein paar Leute, die dort dank meiner schlafen.« Jener etwas ältliche, etwas kloscharhafte Mann, der im Winter jede Woche an den Eingang kam und inhaftiert zu werden wünschte. Die Wärter machten sich entweder über ihn lustig oder sie begleiteten ihn freundlich zurück. Einmal versuchte er, einen von ihnen zu schlagen, weil er dachte, dies würde ihm endlich eine Schlafstatt im Gefängnis einbringen. Zu schwach. Er kam nicht an das Gesicht des Wärters heran. Seine Faust traf ins Leere, er stürzte. Die Wörter des Gefängnisses. Blechnapf. Geschäftsstelle. Besuchszimmer. Gerichtsverhandlung. Buchfreigang. Besuchszimmer. Zerlegung. Angeklagter. Verurteilter. Zentral. Begnadigung. Strafanlass. Vergewaltiger. Sozialarbeit. Schwurgericht. Direktor. Straferlass. Polizei. Strafkammer. Zahnarzt. Saftaufheber. Kassation. Bunker. Einzelhaft. Anstaltsgericht. Besucher. Polizeigewahrsam. William E., der Mechaniker war, im bürgerlichen Leben, wie er sagte. Er gestand mir, dass er jede Nacht im Geiste den Motor eines 504 Peugeot Diesel Stück für Stück zerlegte und wieder zusammenbaute, um durchzuhalten. Du bist ein französisches Arschloch! Ich fick dein Land in den Arsch, deine Frau in den Arsch, ich fick deine Mutter in den Arsch, deine Tochter. Und wenn ich dich draußen wiedersehe, mach ich dich platt, du Arschloch! L'impossibilité de lui faire comprendre qu'il était français lui aussi, que ce pays était le sien. Unmöglich, ihm verständlich zu machen, dass auch er Franzose war, dass dieses Land das seine war. Ma fatigue en sortant vers ma voiture garée sur une des quelques places réservées devant la prison. Meine Erschöpfung beim Hinausgehen, als ich zu meinem Wagen ging, der auf einem der reservierten Plätze vor dem Gefängnis geparkt war. Ma grande lassitude en m'asseyant derrière le volant, en enlevant le petit carton que je glissais derrière le pare-brise et sur lequel était marqué « En intervention à la maison d'arrêt ». Mon dégoût de moi-même en me disant que parfois il était peut-être trop tard pour « intervenir ». Meine große Müdigkeit, als ich mich hinters Steuer setzte, als ich das kleine Stück Karton entfernte, das ich hinter die Windschutzscheibe schob und auf dem stand, im Einsatz für die Haftanstalt. Mein Selbstekel, wenn ich mir manchmal sagte, dass es vielleicht zu spät war für jeglichen Einsatz. Berufe und Beschäftigungen der Gefangenen vor ihrer Inhaftierung, die niemanden erstaunen. Arbeitsloser, Sozialhilfeempfänger, Schrotthändler, fliegender Händler, Trödler, Zigeuner, Drogensüchtiger, Strichjunge. Etliche Gefangene gestanden mir, dass sie nichts tun konnten, gar nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch sich auf eine Rundfunk- oder Fernsehsendung konzentrieren. Nichts. Das Gefängnis wirkte wie eine Waschanlage, die selbst die elementarsten geistigen Funktionen wegspülte. In vielen Fällen blieben den Menschen nur noch Reflexe, vegetative Mechanismen. Überlebensimpulse. Berufe und Beschäftigungen der Gefangenen vor ihrer Inhaftierung, die jedermann erstaunen. Priester, Arzt, Polizist, Unternehmer, niedergelassener Händler, Bürgermeister, Ingenieur, Soziologe, Gefängniswärter. Also, mein Sohn... Also der ist 17, ja, er schickt mir Briefe, die machen mich unruhig. Er schreibt, dass dort im Gefängnis da alle so freundlich sind und dass er viele interessante Dinge macht und dass es da gut zu essen gibt. Ach, tun Sie was, mein Herr, der glaubt, der ist in einem Ferienlager. Maison d'arrêt, wörtlich Arresthaus. Das Wort Haus enthält gewöhnlich immer viel Wärme, vielleicht auch die Vorstellung von Familie. Jan T. mit seinem hübschen Knabenkopf. Er war ein guter Schüler, kam von einem Gymnasium. Eines Abends tötete er seine Großmutter, seinen Vater und versuchte, seine Schwester und seinen kleinen Bruder zu ermorden. Im Gefängnis wurde er beschützt und geachtet. Unzählige Briefe erreichten ihn von draußen. Von Personen, die er nicht kannte. Manche Briefe enthielten Fotografien. Ich erinnere mich an eine, auf der eine junge Frau in Unterwäsche zu sehen war. Mit gespreizten Schenkeln stand sie da und lächelte. Schlösser. Die Häftlinge, die versuchten, die Gunst eines Wärters zu erlangen, die ihm schmeichelten, Scherze machten, ihn glauben machten, sie fänden ihn sympathisch und intelligent, all das... um eine Dusche mehr in der Woche zu bekommen, beim Hofgang nicht vergessen zu werden oder ganz einfach, um zu reden. Türen. Wir waren ein paar Leute, die regelmäßig Koedukation forderten. Ihr Verbot hinderte viele Frauen daran, den von ihnen gewünschten Unterricht zu besuchen. Die Verwaltung hatte Befürchtungen. Das kann gefährlich sein. Wir befürchten Entgleisungen. C'est aussi cela à la prison. L'obligation de ne côtoyer qu'un seul sexe, le sien. Vivre dans une humanité à demi. Das ist auch das Gefängnis. Die Verpflichtung, nur mit einem Geschlecht in Berührung zu kommen, dem eigenen. In einer zur Hälfte amputierten Menschheit leben. Stahlfedern. Der schlecht verdaute Islam bei vielen Gefangenen, die während ihrer Haft herausfanden, dass sie Muslime waren. Die Wände halten von ihren ungefähren Gebeten und ihren hitzigen Ramadans wieder. Panarabische Identität. Schwierigkeit, die ich hatte, einen Türken davon zu überzeugen, dass er kein Araber war. »Sie beleidigen meine Väter«, hatte er mir schließlich geantwortet, bevor er die Tür zuschlug. Schließklappen. Georges R. hatte seine Mutter getötet. 10 Jahre lang hatte sie nicht aufgehört, ihm zu sagen, er sei ein Nichtsnutz. Die beiden teilten eine Wohnung in einem Dorf. Er hatte eine Invalidenrente, die er in den beiden Kneipen des Dorfs vertrank. Eines Abends schoss er 2 Kugeln in den Nacken seiner Mutter, die gerade Fernsehen schaute. Sie hat nichts gespürt, ich auch nicht. Georges war 47 Jahre alt. Es gefiel ihm gut im Gefängnis. Er hatte Probleme mit Krampfadern. Auf meinen Rat hin begann er, seine Geschichte zu schreiben. Sie hieß »Meine Gefängnisjahre«. Sie glich dem Aufsatz eines 10-Jährigen. Es kamen Wäscherinnen vor, Klosterschwestern mit Hauben, dampfende Abendmahlzeiten und schneereiche Winter. Sie wimmelte von Fehlern. Ich liebte sie sehr. Ich erinnere mich an einen Häftling aus der Bretagne, der, nachdem er eines Morgens entlassen worden war, am gleichen Abend wieder in Haft genommen wurde. Da er kein Geld hatte, um den Zug zu bezahlen und heimzukehren, hatte er ein Auto gestohlen und sich erwischen lassen. Gitterstäbe. Ali D. hatte das gleiche Alter wie ich. Als er während unseres Gesprächs Bilanz zog, stellte er fest, dass er die Hälfte des Lebens im Gefängnis verbracht hatte. Ali ging immer erhobenen Hauptes durch die Gänge. Die Wärter fürchteten ihn. Er liebte Chet Baker. Er hatte eine kleine Tochter, die während einer kurzen Zeit der Freiheit gezeugt wurde. Er war in Belleville geboren worden. Als Kind fing er Katzen ein, zündete sie an und warf sie vom Dach in die Tiefe. Das hatte mich entsetzt. Warum waren mir diese Katzenmorde viel wirklicher erschienen als alle Morde, welche die Häftlinge begangen hatten, denen ich begegnet war? Später unternahm Ali bewaffnete Überfälle. Gefängnis, das Gebäude, welches dazu bestimmt ist, dass darin auf obrigkeitliche Anordnung und unter obrigkeitlicher Aufsicht Personen detiniert werden können, um dieselben an dem Gebrauche ihrer persönlichen Freiheit zu hindern. Als meine Zeit vorbei war, verließ ich das Gefängnis, wurde nicht aus ihm entlassen. Im Französischen macht ein einziger bestimmter Artikel den Unterschied aus. Im ersten Fall sortir de la prison, im zweiten Fall sortir de prison. Niemals habe ich derart stark in der Sprache verspürt, dass sich die Perspektive entweder unendlich weit öffnet oder schließt, je nachdem, ob ein einfacher, bestimmter Artikel vorhanden ist oder fehlt. Haftentlassungen finden morgens statt. Der für die Entlassung Vorgesehene geht zur Geschäftsleitung, nimmt seine Papiere, steckt seine Ersparnisse ein, geht dann in die Eingangsschleuse. In den meisten Fällen ist er angespannt, ängstlich, lächelt nervös. Die Reaktionen der Wärter sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von Gleichgültigkeit bis Spott. Manchmal ein Händedruck und aufrichtige Ermutigung. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Tout dit de ce que j'ai retenu. Ce peut être un témoignage, ou plus exactement, un faux témoignage. Car il me manque quelque chose d'essentiel pour parler de la prison. C'est d'y avoir passé une nuit. Je ne sais pas au fond si l'on peut parler de la prison quand on n'y a jamais dormi. Toutes les heures où j'ai été dans ces murs composent bien des jours, oui, des mois même, mais pas une nuit, pas une seule. Et puis, ce qui alourdit mon faux témoignage, c'est que je n'ai connu la prison que d'un seul côté. Jetzt, glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich behalten habe. Das mag ein Zeugnis sein oder genauer ein falsches Zeugnis, denn es fehlt etwas Wesentliches, um über das Gefängnis zu sprechen, nämlich darin eine Nacht verbracht zu haben. Ich weiß im Grunde nicht, ob man über das Gefängnis sprechen kann, wenn man nie darin geschlafen hat. Alle Stunden, die ich in diesen Mauern verbracht habe, bilden zusammen viele Tage, ja sogar Monate, aber nie eine Nacht. Nicht eine einzige. Und dann, was die Falschheit meines Zeugnisses noch vergrößert, ist, dass ich das Gefängnis nur von einer Seite her gekannt habe. Claudel, Professeur. Der kurze Spruch, der alle Häftlinge, die ich im Unterricht hatte, träumen ließ, weil er alle Türen öffnete. Spruch, den ich tausendmal vor den Sprechanlagen getan habe. Spruch, den ich von nun an nie mehr tun werde. Claudel, Lehrer. Manchmal träume ich vom Gefängnis. Parfois je rêve de la prison. Das Geräusch der Schlüssel. Le bruit des trousseaux. Von Philippe Claudel. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Es sprachen Christian Berkel und Céline Fontanche sowie Philipp Baltus, Peter Kämpfe, Hedi Kriegeskotte und Douglas Welbert. Technische Realisation Gerd Ulrich Pockensee und Nicole Graul. Regieassistenz Ilka Bartels. Hörspielbearbeitung und Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2012. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.